Der verehrte oberste Führer Genosse Kim Jong-un inspizierte am 14. August den Kommandostab der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee. Er winkte den jubelnden Offizieren und Soldaten mit der Hand zu und ließ es mit ihnen zum Andenken fotografieren. Kim Jong-un besichtigte im Forschungskabinett für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus die ausgestellten kostbaren historischen Gegenstände und Materialien. Dabei erinnerte er sich an die heiligen Führungsverdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il in jeder Etappe der Geschichte der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee, die mit noch unbekannter und unerhörter Macht die Würde und die Kraft Koreas symbolisieren und als mächtige Angriffsteilstreitkräfte im Ruf stehen. Genosse Kim Jong-un hörte dann in der Kommandostelle den Entschlussbericht des Armeegenerals Kim Rak-yeom über den Kesselschussplan um die Insel Guam, auf den sich die strategischen Streitkräfte vorbereiten. Kim Jong-un überprüfte lange den Plan eingehend und hielt mit den Kommandeuren ernste Beratung. Er schätzte den Kesselschussplan der strategischen Streitkräfte um die Insel Guam als lückenlosen und gründlichen, der dem Vorhaben und Willen der Partei entspricht, und überprüfte den Schussbereitschaft. Der Kommandeur der strategischen Streitkräfte meldete ihm, dass die Bereitschaft für den Kesselschuss um die Insel Guam geschlossen sei und sie auf den Befehl des Setka der Partei warten. Kim Jong-un schätzte die hohe Stimmung der Fasong-Artilleristen hoch. Die Kampfbereitschaft und der Kampfgeist hier im großen Truppenverband lassen ihn den Entschluss von neuem fassen, so äußerte er seine große Zufriedenheit. Er sagte weiter, die militärische Herausforderung der US-Imperialisten habe ihnen selber um den Hals die Schlinge gelegt. Man werde noch länger zusehen, wie die stumpfsinnigen Yankees vor Angst die Minuten und Sekunden verbringen und welche dumme Taten sie noch wagen würden. Er möchte den USA, die ohne Rücksicht auf die Folgen durch Feuer und Wasser Großtorei machen wollen und so die Lage der koreanischen Halbinsel zur Grenze der Explosion treiben, einen Rat geben, mal mit klarem Kopf nachzudenken, für welche Seite die Situation noch ungünstiger sei und welche Vor- und Nachteile sie haben würden. Um im Gebiet um die koreanische Halbinsel die Lage zu entspannen und die Gefahr des militärischen Zusammenstoßes vorzubeugen, sollten die USA, die in unsere Umgebung viele atomaren strategischen Ausrüstungen gebracht und Unruhe gestiftet haben, als erster die richtige Wahl treffen und es durch die Handlung zeigen. Die USA sollten die arroganten Herausforderungen und einseitigen Zwang gegenüber uns sofort einstellen und uns nicht länger lästig machen. Wenn die Yankees weiter unsere Selbstbeherrschung zu testen versuchen und in der Umgebung der koreanischen Halbinsel äußerst gefährliche Handlungen fortsetzen, würde es, wie schon erklärt, die schwerwiegende Entscheidung getroffen werden. So sei es den USA ratsam, vernünftig zu denken und richtig zu urteilen, wenn sie nicht wollen, vor aller Welt von uns noch einen weiteren Schlag zu kriegen und blamiert zu werden. Wenn die USA mit ihrer Willkür die Grenze überschreiten und so es zu unserem Schuss für Demonstration komme, werde es für unseren Fasong-Artilleristen einen erfreulichen historischen Augenblick darstellen, den Yankees die Schlinge um den Hals zu legen oder an den Hals einen Dolch zu setzen. Die Artilleristen sollen immer schussbereit sein, sodass sie jederzeit nach dem Beschluss der Partei in den Kampf eintreten können. Dann besichtigte Kim Jong-un militärische Ausbildungsanstalt und Sporthalle. Dabei bemerkte er, man solle in der Bildung die Eigenständigkeit in die Tat konsequent umsetzen, das qualitative Niveau der militärischen Ausbildung unaufhörlich steigern, sodass alle Fasong-Artilleristen des großen Truppenverbandes sich mit der modernen militärischen Wissenschaft und Technik, mit den geänderten Kriegsführungsmethoden der Feinde und mit unseren dementsprechenden Kampfmethoden vertraut machen und sich so zu den Meistern der Kopfoperation zuverlässig vorbereiten. Im Einklang mit der Modernisierung und Hightech der ballistischen Rakete sei ein System für Weiterbildung der Kommandeure und Techniker der strategischen Streitkräfte auf jeden Fall zu errichten. Kim Jong-un besichtigte die Kantine der Einheit und weitere rückständige Einrichtungen innerhalb des Kommandostabes des großen Truppenverbandes und kümmerte sich mit väterlicher Liebe um das Leben der Soldaten. An diesem Tag wohnte der oberste Führer Kim Jong-un im Soldatenclubhaus einer Darbietung der künstlerischen Propagandagruppe des großen Truppenverbandes bei. Er schätzte die Darbietung als wahrheitsgetreu im Einklang mit den Operationsaufgaben und Eigenschaften der strategischen Streitkräfte und mit dem Streben, Denken und Gefühlen der Fasong-Artilleristen. Er äußerte seine Zufriedenheit mit der ausgezeichneten gelungenen Darbietung und gab wertvolle Hinweise für die künstlerische Tätigkeit. Kim Jong-un hob hervor, für die Verwirklichung der strategischen Absicht der Partei seien die Stellung und Aufgabe der strategischen Streitkräfte sehr wichtig. In den strategischen Streitkräften sei das einheitliche Führungs-, Verwaltungs- und Kommandosystem des obersten Befehlshabers über die nuklearen Streitkräfte mit aller Konsequenz zu errichten und die eigenartigen Raketenangriffsmethoden weiter zu vervollständigen. Kim Jong-un sagte weiter, er fühle sich sicher, weil die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee als zuverlässiges Schwert die ewige Zukunft des Vaterlandes und der Nation felsenfest garantieren. Er gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass alle Offiziere und Soldaten der strategischen Streitkräfte ihre schwerwiegende Mission vor der Partei, dem Vaterland und dem Volk in die Herzen tief einprägen und bei der Vervollständigung der Kampfbereitschaft neue Wende einleiten werden. Alle Offiziere und Soldaten der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee, die von dem obersten Befehlshaber das große Vertrauen bekommen haben, fassten den festen Entschluss, unter der heiligen roten Parteifahne und der Fahne des obersten Befehlshabers die Objekte in Südkorea, Japan, in pazifischer Operationsgegend und im US-Festland mit vernichtenden Feuerkraft in Schutt und Asche zu legen und in der Konfrontation mit den USA den endgültigen Sieg davonzutragen, wenn er befehle. Kim Jong-un wurde von dem Vizemarschall der koreanischen Volksarmee, Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und Kim Jong-sik, stellvertretender Abteilungsleiter im ZK der Partei der Arbeit Koreas begleitet.